Ich möchte mich an dieser Stelle verabschieden. Es war schön mit dir, naja, mehr oder weniger oder vielleicht auch gar nicht wirklich, falls man sich gar nicht wirklich kennt. Was weiß denn ich, wer das hier alles hört oder wer mir auf Twitter oder Mastodon folgt oder folgte oder sich im Folgenden angesprochen fühlt. Es ist oder war schließlich deine Entscheidung, sicherlich evidenzbasiert und aus für dich nachvollziehbaren Gründen. Aber es sind halt deine Gründe. Zum Beispiel, dass ich Bilder nicht konsequent untertitel, die ich poste, wofür du mich entfolgst. Damit du nicht versehentlich retweetest, was meinerseits nicht untertitelt war und so verhalten Vorschub leistest, was zukünftig, so deiner Ansicht, nicht mehr sein darf. Ich bin ein alter Mann und zuweilen vergesslich. An manchen Tagen habe ich's zudem eilig oder möchte mich einfach nicht erziehen lassen. Stichwort Altersstarrsinn. Und wenn's Erziehen schon nicht funktioniert, klappt's mit Erpressung auch nicht. Aber wie konntest du das ahnen? Wie damals in der Schule, als man mir meine Freunde diktieren wollte. Wenn du mit dem befreundet bist, dann passt du nicht in unsere Clique, entscheide dich, hieß es. Letztendlich musste ich das nicht, traf weiter diesen einen Freund und die Sache erledigte sich von selbst. Falls du mich deswegen eigenwillig nennen magst, vollkommen okay. Auch wenn ich dich deswegen für intolerant halte, akzeptiere ich gern deine Entscheidung, mir nicht weiter zu folgen. Zeigst du mir doch damit, dass deine Ideologie dir wichtiger ist als ich als Person, wohl wissend übrigens, dass ich persönlich gar nicht ausschließlich gemeint bin. Toleranz fordern und intolerant sein passen dennoch nicht wirklich zusammen. Ich muss übrigens keine Bilder untertiteln, wenn ich es nicht möchte. Ich muss auch keine Kapitelmarken im Podcast bereitstellen oder gar die Konserven transkribieren. Dazu bin ich zu sehr Nische, zu faul und zu unperfekt. Ich darf mit Rechtschreibfehlern posten, ohne nachträglich zu korrigieren und gendere inkonsequent, wie es mir gerade passt. Will sagen, einen Scheiß muss ich. Auch wenn ich manchmal überraschend Dinge tue, die man von mir so nicht erwartet. Letztendlich soll es Menschen geben, die meine Eckenkanten, Fehler und Eigenheiten tatsächlich als zweitrangig ansehen und mich trotz aller Unvollkommenheit oder gerade deswegen mögen. Klingt komisch, ist aber so. Und deine ganz persönliche Entscheidung, wie du dazu stehst. Moin, liebe Freunde der seichten Audiounterhaltung. Man nennt mich Andreas und ihr hört Konservenradio Dosenhausen, Konserve Nummer 119. Nicht, denn ihr habt abgestimmt und so wurde aus Konserve 119 Konserve 118 und umgekehrt. Das Nordfriesland Urlaubsspecial Teil 7 von 7, um genau zu sein, aber dazu später. Zunächst kommt Schrittier Lavalieren auf der Trasse, doch ich greife vor. Im Gegensatz dazu hänge ich in einigen Sachen hinterher, konservenveröffentlichungstechnisch wohlgemerkt, denn die folgende Aufnahme ist etwas älter. Ja. Wenn ich das sehe, also eben war ja noch richtig schön sonnig und jetzt ist nur noch kalt. Ja, soll 16 Uhr oder sowas soll es regnen. Wo geht man her? Wenn ich es wüsste. Ja. Wir können ja noch mal nach Linde gehen. Gucken, wie viele Fahrräder da heute noch kommen. Morgen. Kühl. Ich muss vielleicht doch heute noch ein bisschen Zeug mixen. Also wir sollen sowas um die 4 Grad kriegen immer. An manchen Tagen vielleicht morgens oder so mal ein bisschen Schnee. Müssen wir halt mal gucken, wie es noch so wird. Ich dachte, was steht denn da vorne für ein Schneemann? Dabei ist das Heck vom Auto. Das rote da hinten. Ja. Fangen die jetzt schon an zu schmücken? Heute ist Totensonntag, genau. Der 20.11.2022. Ja, und den Vögeln, die jetzt neulich noch im Liebestaumel waren, frieren jetzt die Eier, also in den Nestern. Da ist, glaube ich, nicht mehr viel mit Warmhalten. War aber auch jetzt plötzlich von 17 auf 0 in wenigen Stunden. Aber was gehst du auch auf ein Fußballspiel in diesem draußen? Ich bin heilfroh, dass wir das unsere Kinder nicht Fußball gespielt haben. Sonne, Sommer draußen, im Winter noch nicht. Schön. Gibt auch Hallenfußball, oder nicht? Gibt auch Hallenhockey. Oder Hallenhalmer. Ja. Das Haus ist immer noch hässlich. Ja. Dann nützt es auch nicht. So, und dann hat er einen Fahnenmast draußen. Eine Deutschlandfahne aufgehängt. Ja, weil wir ja nicht wir, weil die deutschen Fußballer anders. Das erklärt's. Hast du gesagt? Nein, weil die, also ein schöner neuer Mast, genau den gleichen haben wir auch, aber die lassen das echt jetzt auch noch mit Kabelbindern mitlaufen, damit die schön am wahrscheinlich, damit sie nicht klackert. Wie auch immer. Auf jeden Fall, jetzt hat er da einen schönen Fahnenmast hingehängt. Deutschlandfahne oben, weil ja die deutsche Fußballfraktion in diesem Katar, soll ich dazu sagen? Ja, weiß ich nicht. Also, wenn man genau weiß, dass es eigentlich falsch ist, da geht man nicht hin und macht da Streichelsport. Also, ich habe da mein Problem mit. Ja, super. Schön, dass da alles irgendwie hintersteht, aber das kann es ja nicht sein. Ich könnte jetzt mit einer ganzen Menge hinkenden Vergleichen kommen, aber nee, ich habe natürlich auch leicht reden, ne? Fußball ist mir so egal, als wenn eine Kuh auf die Wiese scheißt. Der Vorteil bei Fußball ist nur, ich kann nicht versehentlich reinlatschen. Das heißt auch nicht versehentlich Sky-Gebühr. Ja, das wird mir noch einfallen. Ah, ich weiß auch nicht. Ich verstehe nicht so wirklich dieses ganze Brimborium um Sport, den man nicht macht. Weißt du, da sitzen Leute zu Hause und gucken sich allen möglichen Kram an, ob das jetzt Fußball, NFL, Handball, sonst irgendein Schnickschnack ist. Ja, ereifern sich Riesenwelle auch in Stadien. So ein Riesending da draus und dann, also wenn sie wenigstens noch selber Fußball spielen würden oder Handball oder so. Nein. Und sagen, okay, wir machen das, aber wir gucken auch gerne, wie die Profis das machen. Ja, ich sehe es. Die haben da, wo die Wurzeln waren, haben sie jetzt hier heldenhaft auf der Trasse den Teer ausgetauscht, damit die Wellen nicht mehr da sind, keiner auf die Fresse fällt. Nein, also wenn man sich... Oder wenn man selber Sportler ist und man guckt sich die Sachen an, wo man auch selber dran hängt, ist das ja die eine Sache. Ne? Also wenn die Radfahrer sich die Tour de France angucken oder so, schön. Oder Handballer sich, weiß ich nicht, die Handball-WM. Das soll jetzt nicht heißen, dass wenn man Handball spielt, man sich keinen Fußball angucken darf oder so. Ne? Ich meine, kann ja jeder machen, wie er will. Aber die Leute, die eigentlich nur ins Stadion gehen, um dann rumzugrölen und sich irgendwo zugehörig zu fühlen, und dann möglicherweise einer anderen auf die Fresse zu hauen, weil sie die Gegenpartei sind, weiß ich nicht. Und dass hier alle anderen dafür Steuergelder aufbringen müssen, damit sowas dann gesichert wird und dann hunderte von Polizisten da immer rumstehen, wenn es irgendwelche kritischen Spiele mit kritischen Ultras und bla bla bla gibt. Ah, ich weiß nicht, ob das sein muss, aber eine Demokratie muss sowas ja ertragen können, wie so alles. Es ist schon bitter. Nein, da werden nur Funktionäre reich. Einige wenige SpielerInnen werden reich und alle anderen, die vom Fernsehen hängen, werden einfach nur fett. Ach so, und die Bierindustrie, die macht auch ihren Reibach. Kommen wir zu was anderem. Gestern war Wetten, dass. Habt ihr es gesehen oder habt ihr es nicht gesehen? Ich wollte ja eigentlich was anderes gucken, aber meine Holde, die wollte Dann habe ich erst noch im Keller eine Serie zu Ende gestreamt, bin dann hochgegangen und habe selbstverständlich den scheiß Bagger verpasst, weil der ganz am Anfang kam. Seit wann ist denn sowas? Was ich auch gerne verpasst hätte, wäre dieser Herr in diesem roten Anzugkorsett mit diesen lockigen Haaren und dieser langen Nase. Hatte der was genommen? Irgendwie kam der mir so vor, als hätte der irgendwie was drin gehabt. Und was mir meist missfallen hat, der hat ja jeden angetatscht. Dauernd. Mehrfach. Immer wieder. Ich weiß es nicht. Also, Genau, und warum waren die Mädels mit den Teddys nicht in der Abstimmung? Hat man rausgekriegt, dass sie immer auf die Nase gedrückt haben, weil da drin, weiß ich nicht, so ein paar Piekser sind, die dann genau gesagt haben, wenn die so und so angeordnet sind, ist es der Name? Oder, das ist jetzt reine Mutmaßung. Die haben ja irgendwelche Schenkel gekriegt, da diesen Besuch von irgendwas. Ja. Und damit wurden die entlassen. Die haben keine Chance auf das Geld gehabt. Also die haben die einfach nur abgespeist? Einfach. Abgespeist mit diesem Luft- und Raumfahrtding? Mhm. Aha. Ja, das fand ich ja auch gut. Also nicht, dass die abgespeist wurden. Ich fand es gut, dass sie was gekriegt haben, weil wenn das alles wirklich mit gegen den Strich kämmen und Nase drücken und hier Grübchen und so gelaufen ist und die wirklich alle kennen, Respekt, finde ich gut. Und dass der Lützi-Typ, also ihr wisst ja, ich bin nicht unbedingt der Extremverfechter von manchen klimatischen Sachen. Ich sehe es ja ein, dass man da was tun muss. Aber sich möglicherweise, und ja, das könnte jetzt wieder eine andere Gruppierung sein, ist mir vollkommen Wumpe, aber sich deswegen irgendwo festzukleben oder alte Wertgegenstände zu besauen, weiß ich nicht. Ja, es trifft die Falschen. Dann müsste man möglicherweise eher Tomatensuppe an den Kraftwerksturm schütten. Aber da kommt man ja nicht dran. Ne? So ein Museum ist natürlich leichter zugänglich. Toll. Nein, egal. Das fand ich auch bemerkenswert. Hat er gut gemacht. Nur die Frisur ist halt ein bisschen strange. Aber das sind halt Äußerlichkeiten und da kann ja auch jeder, wie er will. Ne? Mann, Mann. Aber Fazit, das ist schon ein recht totes Pferd, das Ganze. Wieso ich überhaupt drüber rede? Eine Sache ist mir aufgefallen. Der Gröni war ja da. Der Herbert. Und er hat jetzt ja nur so ein neues Lied, was, ja, ich habe es nicht verstanden. Wie vieles, was er in den letzten Jahren gemacht hat, ich nicht verstanden habe. Nein, nicht akustisch, nicht sinngemäß nicht. Aber naja, nur ich habe neulich auf YouTube noch mal ein paar Sachen von Heinz-Rudolf Kunze geguckt. Und er ist ja nur auch ein wenig gealtert. Und wenn ich jetzt so gucke, der Heinz-Rudolf und der Herbert, die könnten quasi Brüder sein. So vom Design und von der Brille. Und wie sie sich so entwickelt haben. Also gesichtstechnisch, staturtechnisch und umfangstechnisch. Also, ach, was soll ich sagen? Und wie sie ihn dann genötigt haben, also die Wette, was für die 70 Tafeln in Berlin zu tun und denen dafür einen Monat alle Kosten, das ist ja mit Sicherheit nicht... Hm? Das hat er sich selber überlegt. Das hat er sich ja selber überlegt. Alle anderen haben ja gesagt, du kriegst, und wenn du verlierst, machst du das. Und ja, er hat sich das selber überlegt. Klar, hat er sich selber überlegt. Ich meine, der hat wahrscheinlich auch genug Asche. Müssen wir nicht drüber reden. Nichtsdestotrotz, super Sache. Nicht irgendwie so eine Scheißwette. Das war halt mal ein vernünftiger Wetteinsatz. Aber dann zu sagen, ja, jetzt hast du ja eigentlich gewonnen, aber du machst das ja trotzdem, ne? So diese Nötigung durch, jetzt weiß man nicht, hätte er das, und so schätze ich ihn ein, hätte er das von sich aus trotzdem gemacht? Oder musste wirklich dieses Labern sein, was das wieder in Zweifel zieht? Nein, also ich finde, und das ist meine persönliche Meinung, dieser Mensch in diesem roten Korsett und die Dame in diesem roten Kleid und das alles ist irgendwie so. War das jetzt die letzte Folge? Meinst du? Und wer macht das dann danach? Also, wer macht das, wenn diese Supernase weg ist, irgendwann mal oder nicht mehr kann? Vielleicht der Ersatz für alles. Der Micha, der Bulli, der Herbig, der macht's dann. Ich glaube, der könnte auch diese Show rocken. Genau wie TV Total. Rippenbruch. Ich sag nur Rippenbruch. Das wäre doch was. Hallo. Moin. Der hätte das Potenzial dazu. Jedenfalls wäre es besser gelaufen als im Tütü. Ach, lassen wir das. Nein, es ist nicht meins. Ich bin für diese Spielshows nicht geboren. Einmal im Jahr kann man ja. Aber... Ja, ja, wenn zwei Episoden einer Stream-Serie noch offen sind, dann, wenn ich weiß, dass das kommt, könnte ich auch hingehen und sagen, gut, ich gucke diesen Freitag zum Beispiel Peripherie nicht, habe ich nächsten Freitag zwei Episoden. Die gucke ich dann am Samstag, vorzugsweise abends, wenn Wetten, dass läuft. Wetten, dass ich die abends gucke, echt, das ist so. Und dann, was mir am meisten, also so richtig auf den Zeiger gegangen ist dabei, war, dass die Lippenbewegung aller Protagonisten und die Tonspur asynchron waren. Beim Singen, beim Labern, beim Machen und beim Tun. Wie bitter kann das bitte sein? Ja, die angeblich erfolgreichste und beliebteste und super und tolle Spielshow. Und dann nicht mal das. So weit zu Wetten, dass mein persönlicher Abriss. Jetzt weiß ich aber immer noch nicht, was macht denn jetzt dieser Mensch mit den Fingerabdrücken mit der Kohle? Ich glaube, der weiß gar nicht, wo Lützerath liegt und wo es darum geht. Ich meine, dass unser Mann bei Lützi, so haben sie es, glaube ich, genannt, ich weiß es nicht ganz genau, Quatsch, dass die Lützianer haben gesagt, unser Mann bei Wetten, dass oder so, keine Ahnung. Auf jeden Fall ging das schon durch die sozialen Medien, dass da jetzt einer mitspielt und den Fokus mal in Richtung Lützerath setzt, aber naja, wurde halt namentlich genannt. Ne? Das ist jetzt ja auch nicht so der Bringer. Und ich denke, die reißen das Ding ab. Da können die jetzt demonstrieren, wie die Bock haben. Das ist vergebliche Liebesmüh. Ja, ich habe auch keine Ahnung. Der Mann. Ja, vielleicht kauft er auch, wenn ich das nächste Mal demonstriere. Ich meine, das wird jetzt kalt. Kann er auch mal Kaffee besorgen für die alle, ne? Also ist die Verpflegung. Ja, aber wenn die Hände alle festgeklebt sind, dann können die auch nicht gucken. Ja. Durch den Wald? Ja. Naja, dachte doch, ich hörte da doch irgendwas mit einem halben Ohr. Aber das war nicht von hinter uns. Ja, ja. Aber im Wald. Ja. Und wieso kannst du orten, dass es schräg hinter dir ist? Weil du da hingeguckt hast. Und dann habe ich einen Aha. weiter Moin. Mein Kopf nur etwas weiter gedreht und dann habe ich sie gesehen. Das braucht eine Wartung, dieses Fahrrad. Meins? Nein. Aber das war ja auch neu. Wir müssten mal die Reifen ein wenig aufpumpen, weil wenn die sich nämlich jetzt über den Winter oder immer doof stehen, dann sind die nächstes Jahr im Arsch. Und dann haben wir die nagelneuen Reifen im Arsch. Ja, auch das müssen wir. Den Heckträger. Heckträger kaufen, das ist auch so ein Ding. Jetzt, wo der Strom so teuer ist. Das Zweieinhalbfache rufen die auf. Aber es ist echt kühl hier. Guck dir das an. Ja, aber so gesehen, das wäre doch auch mal Damm. Das sieht ja hier aus wie so ein Damm. Und durch die ganzen Wurzeln der abgesägten Bäume hält der auch. Also der rutscht hier nicht ab. Deichschafe. Genau. Ja, Deichschafe, ich weiß nicht. Wenn die hier durchs Totholz starksen müssten, vielleicht nicht so gut. Wo war ich denn eben? Ich war bei Lützerath und dann... Ja. Ja, Kaffee versorgen. Schön, Lützerath. Neuen Kleber kaufen. Ja, da wäre ich da nicht mit einverstanden. Na, ich weiß es nicht. Was ich noch erzählen könnte, für die, die es noch nicht mitbekommen haben bis jetzt, der Frank Backhaus und ich haben einen neuen Podcast am Start. Nee, also NAE, Nachhall aus ehemals. Und wir planen darin, über die Vergangenheit hier im Bergischen Land und deren Überbleibsel, sprich Relikte, zu sprechen. Das kann mal eine Grube sein, also eine ehemalige. Das kann mal ein Museum sein, das kann mal was weiß ich was sein, wo halt was übrig geblieben ist. Mal gucken, was draus wird. Die Nullnummer ist raus und jetzt suchen wir gerade fleißig, und das ist ja auch so spannend, ne? Also ihr wisst ja, welcher Tag heute ist. Jetzt suchen wir gerade fleißig nach einer Ecke, die wir demnächst mal begehen können. Mal schauen, was draus wird. Was ist denn hier los? Ich bin irritiert. Also, wir sind hier auf der Trasse. Und es ist eine ehemalige Eisenbahntrasse. Und auch auf dieser Eisenbahntrasse, Wal, da bläst er. Und auf dieser ehemaligen Eisenbahntrasse gibt es solche Kilometersteine, wie auf diesem Bild, was ich jetzt gerade mache. Und dann schwenke ich mal ebenso rüber. Und jetzt steht da ein neuer. Also, es ist kein neuer. Es ist einer von diesen alten Steinen, die hier irgendwo an der Trasse gestanden haben, aber jetzt plötzlich, ich weiß nicht, wer den ausgegraben hat und wo er den jetzt her hat. Unglaublich. Ja, interessant. Das kam mir jetzt überaus passend. Wir reden von Relikten und da sind sie auch schon. Gut, also wenn ihr Bock habt, hört mal rein. Die Nullnummer ist, wie gesagt, draußen. Irritierend. Das ist doch die Tanne, die hier in der Regel geschmückt ist, ne? Noch ist sie nicht geschmückt. Also viele Weihnachtsmärkte fangen ja, war der hier auch immer schon da? Oder haben sie den da jetzt auch neu hingestellt? Das ist 200 Meter weiter. Oder haben die irgendwo an anderen Bahntrassen, die sie jetzt stillgelegt haben oder so? Obwohl, wer legt jetzt gerade Bahntrassen still? Aber noch irgendwo diese Kilometersteine ausgegraben und jetzt bauen die hier alle paar Meter an unsere Trasse, kann ja auch sein. Fragen über Fragen. Ob ich mir demnächst noch so eine Strumpfhose kaufen muss. So eine mit Zwickel, damit es warm wird an den Beinen. Eine Strumpfhose, damit es warm wird. Aber ich will vielleicht eine mit. Oder direkt eine Stützstrumpfhose, die sind auch immer ein bisschen dicker. Und dann klappt das auch mit der Venenpumpe. Hast am Schluss kein Wasser in den Beinen, könnte man ja auch nehmen. Der Specht sitzt über mir am Baum. Jetzt fliegt er weg. Also er klopfte nicht am Stamm, er klopfte auf den Ästen direkt in unmittelbarer Nähe des Stamms. Hat vielleicht geprüft, ob der Baum für eine Spechthöhle geeignet ist. Hier ist der nächste Stein, 200 Meter weiter. Also, das kommt mir jetzt sehr, sehr komisch vor. Also in diesen schnellen Abständen hatten wir die nicht. Oder ich müsste die komplett übersehen haben. Standen die sonst nicht halb, so allen halben Kilometer? Ja, da frage ich dich. Ja, weiß ich nicht. Irritierend. Vielleicht habe ich es auch einfach nur vergessen oder verdrängt. Wie viel von diesen Steinen hier standen oder keine Ahnung. Jetzt haben wir hier den Blick auf die ehemaligen Wildschweinareale, die eingezäunt waren. Der Zaun ist weg, die Pfosten stehen noch und rotten vor sich hin. Ja, vor Jahrzehnten war das noch recht spannend. Da hatte man hier wirklich einen wunderbaren Blick von der Trasse auf die Wildschweine. Und man sollte tunlichst nicht über Zäune steigen, weil wenn man in so einem ausgedehnten Wildschweingehege ist und die haben gerade Frischlinge, dann könnte das schon mal eng werden. Aber so wie es aussieht, scheint sich das ja seit einer Weile erledigt zu haben. Wenn man sich hier allerdings die Wälder anguckt, dann stellt man fest, dass die Rotten immer noch da sind, allerdings nicht mehr eingezäunt. So ein beißender Wind im Gesicht, ne? Ja. Weiter spazieren gegangen. Da habe ich noch gedacht, so hätte ich mir das im Oktober im Monat wieder vorgestellt. Ja. Ich weiß nicht, unseren Urlaub war ein bisschen schön. Ach ja, da wird schon. Ob das wird, weiß ich nicht. Jetzt kommt ja erstmal Weihnachten. Und Weihnachten ist ja generell eher so kaloriös, ne? Salätchen, Sauerbraten oder was Vegetarisches. Am zweiten gibt es ja hoffentlich Wild. Was machen wir Heiligabend? Gut. Dann Rahmschnitzel. Was? Nee. Da muss halt erst noch wieder sauber gemacht werden. Der hat eine funktionsfähige, vollständige Küche. Da müssen wir jetzt nicht noch unsere. Nimm eine Auflaufform mit. Wir sind so viele Leute, da kann man auch mal Sachen einfach. Also essen der Opa, unsere Kiddies und wir beide. Also sind wir max 6. Ach, nee, dieses Rumschläfen von dem Zeug wieder von einer Ecke in die andere. Man muss lernen, mit den Sachen klarzukommen, die da sind. Sehe ich nicht ein. Vor allen Dingen noch hat er keine Rauchparty gehabt vom Innenleben und allem. Und wenn ich vermeiden kann, irgendwas mit in eine Raucherhöhle zu nehmen, dann vermeide ich das. Langsam Einfahrt. Hat es hier eine Kollision gegeben? Oder hier auf nassem Laub noch bremsen? Also die Räder schon, aber das gesamte Fahrrad eher nicht. Das kennen wir ja noch aus Ulm. Ja. Also mit messbarem Streifen. Rennrad auf Biofilm. Es war ein Rotwild. Ich glaube, Rotwild hieß das. Gibt's das? Rotwild? Doch. Ich meine, das ist mir ewig nicht eingefallen, aber doch, ich glaube, Rotwild. Gibt eine Bike-Firma oder gab die Rotwild? Ich meine ja. Auf jeden Fall, der bretterte, habe ich ja bestimmt schon tausendmal erzählt, der bretterte damals durch, ja, wir gingen alle halt von so einem Mega-Event am Ulmer vor, am Eselsberg, so Richtung Autos und so. Und da waren, weil es so eine Anliegerstraße ist und eigentlich für normalen Verkehr dicht, ging man da zu 3, 5, 7 nebeneinander auf der Straße in Pulks. Und plötzlich höre ich nur so ein und da hat wohl dann einer, also der Radfahrer, den vollen Anker gezogen, weil ein Auto, der wollte, oder ja, mit dem Auto wollten sie ein paar Leute abholen hier vom Event. Das war so ein Minivan. Ja, und der hat sich aus einer Seitenstraße, auch so ein Anliegerding, in diese Straße, auf der wir alle gingen, reingetastet, weil er rüber auf die andere Seite in so einen Feldweg wollte, um da zu warten, bis die Leute kommen, die er da einlädt mit Gepäck und allem. Na, auf jeden Fall, als der Wagen auf der Straße stand, musste er dann bremsen. Und das Ende vom Lied nach den 12 Metern war, er bretterte quasi fast unverringert in die Seite des Minivans. Steht mal ein Auto am Bahnhof, das ist ja auch mal interessant. Der Trend scheint zum Clubschloss zu gehen. Ja, die haben doch hier diese Liebesschlösser an einem Viadukt aufgehängt. Max und Jana, Paul und Schmirolanski oder wie auch immer. Und jetzt war da eins, da stand DT irgendwie was Club. Ein Clubschloss eben. Also ich hätte ja erwartet, dass ein Fahrrad kommt, ne? Aber dass ein Mädel mit einem Rucksack auf dem Rücken und einer Ledertasche. Das ist so dieser Typ Ledertasche von, nee, es gibt da so eine australische, ja, ich glaube, Orns und Ankel. Und das Ganze auf einem Elektroroller, also diesen Tretroller, E-Scooter, genau. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich weiß natürlich nicht, wie haltbar sowas ist. Also ich habe einen Arbeitskollegen, er hatte ein Auto. Vielleicht hat er es immer noch, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall kam er irgendwann nicht mehr mit dem Auto, sondern zu Fuß. Und dann nach einer Weile mit so einem Elektroroller, also einem E-Scooter. Aber das dauerte nicht lange. Seitdem kommt er wieder zu Fuß. Ich habe ihn aber nicht gefragt, was da mit seinem Ding ist. Ich glaube, der Oboman, der hat einen. Den könnte man mal fragen. Und der Daniel hat, glaube ich, auch einen. Den könnte man auch mal fragen. Ja, der ist ja Busfahrer. Und wenn der den Bus dann irgendwo außerhalb der Stadt parkt, Wenn er da irgendwo eine Gruppe hingekarrt hat, dann fährt er dann da schon mal mit so einem Ding. Kannst du ja auch einfach im Bus verstauen, ne? Moin. Was war denn das für eine Rasse? Corgi? Ja, kurze Beine, lange Ohren. Ja. Üb die Dreh. Ich meine, der geht ja auch tief, da wo sich die ganze kalte Luft aufhält. Wo ich noch am Überlegen bin, ich meine, ich habe ja die Wanderhalbschuhe, die ich haben wollte, nicht gekriegt, ne? Weil sie nicht haben. Und ich habe ja jetzt einen leichten Wanderhalbschuh. Der kann auch schön atmen und alles, aber wenn ich mir überlege, dass ich damit im Winter, da kriegt man aber kalte Füße. Für den Winter, Thermopren. Ja, ich meine, wenn die so funktionieren wie so ein feuchter Taucheranzug vom Prinzip her, das heißt, du schweißt die voll, heizt dann die Feuchtigkeit da drin auf Körpertemperatur auf, super. Ich weiß es nicht, nur eins war für mich von Kindheit an immer schon klar, Fingerhandschuhe scheiße, Fäustlinge super. Was hat das damit zu tun? Ja, diese Barfußschuhe. Die haben nicht automatisch Zehen schnell, ne? Sondern? Barfußschuhe, die sind ganz normal, die normale Schuhe. Und also man zieht die barfuß an. Das auch, aber die geben dir das Gefühl, barfuß zu laufen. Sie unterstützen den Fuß so. Du läufst quasi barfuß. Aha. Dann sitzt in der Sommer und der Winter überziehen. Die Kollegin damals hatten wir, wie mit jedem Schuh auch, wenn du nur stehst, werden auch da die Füße kalt. Und wenn du dich bewegst und gehst, ist die Richtung für den Super. Aha. Ja, ich kenne die nur so als Zehenschuhe. Okay. Ja, ich habe halt nicht mit Mode und was halt gerade wieder so hip ist oder so. Genau. Ich bin für das ehemals zuständig. Für hippen, krassen Scheiß gibt es diese Influencer. Die habe ich gestern auch nicht verstanden. Bei Wetten, dass die beiden da, wofür die da gut waren. Okay. Muss ich nicht und möchte ich nicht. Ja, da sitzt der nächste Specht. Schwarzspecht. Hm. Hört man schlecht den Specht. Wegen unten in Autos. Moin. Ja, du bist ein Feiner, ne? Ja, du bist ein Feiner. Jung, ne? Ein Feiner bist du. Ein Feiner bist du. Das ist auch. Jo. Da war er sein Vorgänger, bitte. Wie alt ist er jetzt? 600. Keine Nummer. Ja. Sofa wart. Ja. Tschüss. Da. Ciao. Ja, eine kleine Schisserin. Ah, ja, wird noch. Och, nach Beißen sammelt das aber nicht aus. Aber die wird dann auch keine Beine zucken. Ja. Siehst du, kann ja das Tierchen kaum halten. Ja, jetzt schon. Lass die mal ein Jahr sein oder zwei und dann einen Dickkopf kriegen. Ja, bei mir dauert es einen Moment. Haben wir den 9,3. Aber bis zu Hause haben wir das auch. Ich nicht. Doch. Ich habe einen Rekorder geholt. Nee, hat er die Hände voll. Ja, nur in klein. Außerdem blastet der nicht. Okay, jetzt ist es soweit. Das Nordfriesland Urlaubs-Special Teil 7 von 7. Noch älter als zuletzt und mit viel Atmo. Aber hört selbst. Heute ist der 22.10.2022 und wir spazieren auf den Deich rauf, einige Kilometer von der Hamburger Hallig entfernt, und da gehen wir heute hin. Und wer hätte es gedacht, das Wetter ist schön. Stehen schon Leute rum, andere erzählen was, es scheint so eine Führung zu sein. Die Gegend liegt im Nebel, es sieht fantastisch aus. Ich kann das kaum in Worte fassen. jetzt, wo die Sonne rauskommt, besonders interessant. Vorher noch düsterer. Es hat schon was. Moin. Boah, ich habe so ein vermatschtes Handy. Da sieht man gar nichts vernünftig drauf. Das ist ja katastrophal. Ich musste mich beeilen, damit ich die Vögel mit drauf kriege. Matschige Bank ist matschig. Ja, matschige Bank ist matschig. Ja, der Vogelzug ist in vollem Gange und man kann es hören. Und wir sind jetzt vor dem Deich. Die Hamburger Hallig kann man jetzt gerade im Nebel erahnen. Das Nabu-Haus sieht man schon, so wie die Sonne scheint. Das wird ein sehr schöner sonniger Tag. Mir wird es gleich schon wieder zu warm. Ich habe eigentlich nur eine Fließjacke an, die ich beim Schrittieren sehr oft trage. Die den Nachteil hat, dass man die Ärmel nicht hochkrempeln kann, weil die unten einfach zu eng ist. Oder meine Arme sind zu fett, das kann natürlich auch sein. Aber als die noch nicht fett waren, sondern muskulös, klappte das auch nicht. Also ich denke, es liegt am Schnitt der Jacke. Ja, und ein T-Shirt, mehr braucht es eigentlich nicht. Und alles ist schick. So, wie weit ist das jetzt? Keine Ahnung, ein paar Kilometer. Ja, ich sage ja, knapp 4 Kilometer müssten es sein. Ja, und die gehen wir jetzt hin und nachher wieder zurück. Es soll heute moderaten Wind geben, also 3 Beaufort, das ist fast nichts. Sonnig, der Nebel wird sich gleich verziehen. Ja, dann denke ich, liegen wir so bei 14, 15 Grad. Das ist richtig schick, aber nicht so regnerisch wie gestern. Und dann klappt es ja dann doch noch mit der Hallig. Heute Abend ist Kescherball, da gehen wir dann auch hin, beziehungsweise da fahren wir hin, das ist ein Tarp. Das ist ein bisschen weiter noch von hier. So, ich denke eine halbe Stunde, ne? Nach Tarp. Die Holde nickt mit dem Kopf. Ja, schön haben sie es hier. Es sind einige Wanderer unterwegs. Ich habe das Schaf vergessen, also kann ich es nicht gleich auf die Lammfrikadellen stellen. Aber macht nichts, dann nehmen wir halt das Bild von letztem Jahr. Vielleicht gibt es ja auch gar keine. Wer weiß das schon. Kommen wir zum gestrigen Skandal, wo wir hier schon spazieren gehen. Grundsätzlich, das muss ich jetzt noch mal kurz einwerfen, ist das ja hier richtig herrlich. Ihr hört das, ist das hier richtig herrlich, weil bis auf Natur hörst du hier nichts. Das heißt, keine Autos. Außer wenn jetzt jemand diese 6 Euro bezahlt, um diese Straße zur Hallig zu fahren. Die Straße der Höflichkeit, wie meine Holde sagt. Komodo-Warane, allenthalben. Na, Ass im Lack. Was ist jetzt? Lindler. Ups, das habe ich jetzt ins Mikro gesagt, wie lustig. Wer hat denn die? Komisch. Ja, oder es wollte einer, das war ja mal die Nummer von K1. Ja, egal. So, kommen wir zum gestrigen Abend. Hier oben in Bohmstedt gibt es ein Landgasthaus, Namen sage ich jetzt nicht, wo wir anlässlich der Nordseetaufe schon öfter gewohnt haben und wo man auch sehr gut essen kann. Deswegen haben wir uns überlegt, gestern, ja, nicht so weit weg von unserer Urlaubsresidenz, gehen wir dort abends essen. Wir haben uns schon gedacht, unter Umständen, je nachdem wie viel da los ist, dass es sinnvoll wäre, einen Tisch zu reservieren. Und deswegen hat die Holde nachmittags dort angerufen und gefragt, wie es denn ausschaut. Man sagte ihr, es gibt 2 Essensslots, einen um 17.30 Uhr. Man sagt dir, es gäbe zwei Essensslots, einen um 17.30 Uhr, einen um 20 Uhr. 17.30 Uhr war uns zu früh, also nahm sie den für 20 Uhr und teilte bei der Reservierung der Rezeptionistin mit, oder was ein Rezeptionist? Eine Dame. Teilte auf jeden Fall der Dame mit, dass wir nicht im Wintergarten sitzen wollten, sondern in der Nähe der Theke. Ich nenne es einfach mal, oder in der Nähe der Bar. Die Lokalität ist halt so aufgebaut, die haben einen Wintergarten. Das ist ein größerer Raum, da sind einige Tische drin und naja, für mich ist halt Covid noch nicht vorbei. Und halt auch noch ein paar Tische direkt in der Nähe der Theke, in der Nähe der Küche, wo in der Regel aber nicht so viel los ist. Und weil das so ein bisschen wie so ein Schlauch ist, in meinen Augen ein besserer Durchzug herrscht. Gut, die Holde wirft jetzt ein, man kommt auch schneller ans Bier. Es mag ein guter Einwand sein. Aber da sitzt man halt ruhig und hat nicht die ganzen Leute in einem Raum. Das ist einfach schöner da, gemütlicher, hügeliger, wie auch immer. So, damit war die Sache eigentlich klar. Und gegen 20 Uhr fanden wir uns dann auf dem Parkplatz ein, setzten uns die Masken auf und gingen ins Hotel, beziehungsweise ins Restaurant. Und da war dann ein Herr, etwas kleiner gebaut, Schnurrbart, wirkte ein wenig überfordert, aber okay, mag ja sein. Sehr viel war eigentlich nicht los. Es gibt da jetzt zwei Türen, durch die man da reingehen kann. Und andere Gäste, die hatten die andere Tür gewählt. Die kamen also jetzt von hinten und die hat er jetzt erstmal an irgendeinen Tisch platziert und strich dann im Reservierungsbuch mit einem roten Textmarker die Leute durch oder markierte sie, wie auch immer. Als er damit fertig war, kam er dann dahin. Ich sagte ihm unseren Namen, dass wir reserviert hätten und dass wir gerne oben, also in der Nähe der Theke sitzen wollten. Dann suchte er erstmal unseren Namen, der ganz oben auf der Liste stand. Konnten wir eigentlich ganz gut lesen. Fand ihn dann irgendwann auch und sagte oder murmelte irgendwas vor sich hin, so ja, er müsse mal gucken, wo er uns hinsetzt. Und für mich war eigentlich klar, wo er uns hinsetzen sollte, weil das hat meine Holde ja reserviert. Währenddessen kam die Dame von der Rezeption und der hatten wir auch gesagt, schon im Vorfeld, wer wir waren und auch, dass wir da oben sitzen wollten. Die warf das dann auch nochmal ein, aber die Herrschaften möchten dort oben sitzen und er dann, ich habe das schon verstanden. Aha, und wie war das mit dir? Bevor die Dame von der Rezeption kam, hatte ich den Eindruck, er sucht zu lange nach unserem Namen im Buch. Deshalb habe ich unseren Namen nochmal wiederholt. Und dann hat er mich angeguckt. Das habe ich schon beim ersten Mal verstanden. Also insgesamt ein wenig unfreundlich. Nichtsdestotrotz nahm er uns dann und führte uns zielgerichtet in den Wintergarten. Retrospektiv wäre das eigentlich der Moment gewesen, in dem ich hätte sagen können oder sagen müssen, weißt du was, wir sind da mal weg und wären gegangen. Aber der Hunger siegte und ich bin in dem Moment auch gar nicht so drauf gekommen. Also haben wir uns da hingesetzt. Dann ist er weg. In dem Raum bedienten die zwei netten jungen Kellnerinnen, die wir seit Jahren schon kennen. Und eine kam auch, nahm die Getränke auf, ging, dann kam die zweite und die fragte ich dann, wer der etwas kleinere Mann mit Schnauzbart wäre, der hier die Leute zum Tisch bringt und welche Funktion er denn habe. Es sei der Kellner, sagte sie. Und dann erklärte ich ihr, dass ich sehr unzufrieden sei, weil meine Holde hatte reserviert, die hat bei der Reservierung direkt klar gemacht, wo wir sitzen wollen. Der fährt da übers Maul, der netten Kollegin, die an der Rezeption war und das dann nochmal sagte, fährt da übers Maul. Aber wissen tut er ja alles. Der kam ja so ein bisschen vor wie Feldwebel Himmelstoß aus Im Westen nichts Neues. Vielleicht hat jemand dieses Buch gelesen. Nichtsdestotrotz, ich habe dann auch gesagt, ich wäre dann sehr unzufrieden und tät mir leid, aber wahrscheinlich wird es das letzte Mal sein, dass ich hier in diesem Haus bin, weil ich war halt richtig angefressen. Ja, das wäre überhaupt kein Problem. Also sie könnte uns jetzt noch umsetzen, aber das habe ich dann auch nicht eingesehen, weil jetzt sitzen wir da. Jetzt muss sie nicht hinter uns den Platz wieder neu aufräumen, nur weil der seinen Job nicht richtig macht. Naja, irgendwann, wir hatten also bestellt und das Essen wie immer hervorragend. Da kann man da nicht meckern, also kochen können die super. Haben zwar jetzt im Moment eine etwas verkleinerte Speisekarte, aber okay. Dann kam der dann irgendwann, brachte mir ein Bier, also das, was ich bestellt habe, nicht irgendwie was extra, stellt das hin, beugt sich so zu mir über meinen Teller rüber, von der Seite her, so auf Sprechabstand 40 cm und erzählt mir, das hätte er nicht gehört. Und dann sagte ich ihm nur ganz trocken, er meinte aber doch, er hätte das verstanden, weil das hat er ja auch so gesagt. Aber das ist auch schon wieder so eine Unverschämtheit, als hätten wir kein Corona. Ich meine, der kann mich ja bedienen und die können mir einen Teller auf den Tisch stellen. Aber dass der mir so nahe kommt, dass er mich am Ohrläppchen lecken kann, da war ich schon wieder so im Grönemeyer-Modus. Ne? Meine Faust will unbedingt in sein Gesicht, aber... Und darf nicht, genau. Aber ich habe mich ja zurückgehalten. Und als die Bedienung dann, eine der netten beiden Kellnerinnen, dann kam, die es ja auch zuvor sehr bedauert hatte, wie sich dieser Mensch verhalten hatte, habe ich ihr nur gesagt, dass es mir sehr recht wäre, wenn der mich nicht mehr bedienen würde und fortan nur noch sie oder die nette Kollegin käme. Ja, wie auch immer. Essen war gut, alles war schick. Und die Rechnung habe ich dann auch von der netten Kellnerin bekommen, die auch ein entsprechendes Trinkgeld bekam. Aber ey, so ein Typ, wie sagte das meine Holde eben im Auto, als wir schon drüber sprachen? Kellnern ist eben nicht was für jeden, nur weil man ein Tablett tragen. Genau, und falls das jetzt wieder irgendwie im Wind und in ihrer Jacke untergegangen ist, tja, Kellnern ist halt nichts für jeden, nur weil man ein Tablett tragen kann. Dem kann ich in dem Moment auch nur zustimmen. Wie gesagt, er kam mir so ein bisschen vor, wie ich hatte seinerzeit bei der Bundeswehr mal einen Hauptfeldwebel. War es ein Hauptfeldwebel? Ja, ich glaube ja. Was heißt ich hatte? Also ich war Mustard, Grundwehrdienstleistender. Und dieser Mensch war Feldwebel, Oberfeldwebel und der Spieß, der sogenannte. Und irgendwann waren wir angetreten morgens früh und dann kam er, baute sich vor uns auf und erklärte, ja, er sei die Mutter der Kompanie und wenn irgendwas wäre, ne, man könnte ja immer zu ihm und was auch immer, bla bla bla. Er war aber auch der Typ, der ging mir quasi von der Länge her bis unters Kinn. Und er war so ein Typ, der sehr viel Wert drauf legte, gut, das hat man bei der Bundeswehr immer gern gemacht, sehr viel Wert drauf legte, wie man denn gekleidet sei und dass die Uniform richtig sitzt. Und insbesondere das Barett, das heißt dieses, ich nenne es mal buntes Mützchen, was man auf dem Kopf trägt, wo dann auch das Gattungszeichen dranhängt, also zu welcher Art man gehört, ob man jetzt, weiß ich nicht, Artillerie ist oder Panzerbataillon, was auch immer. Da gibt es dann so Marken, die man sich ans Barett klippt. Dieser Spieß legte sehr viel Wert drauf, dass das Barett immer richtig sitzt. Und es sollte niemals so sitzen wie eine Pizza. Das heißt, man setzt es auf und es ist schräg, so leicht schräg auf dem Kopf und hat oben eine glatte Oberfläche oder eine glatte Ebene wie so ein Doktorhut. Aha, der versteht auch nicht, dass er hier eigentlich Schritt fahren muss, der Schwachkopf. Nee, der heizt jetzt hierher mit seinem, aber der kommt aus dem Ausland. Ja, genau, du Idiot. Ja, hat er nicht verstanden. Irgendwas mit U, UA, UI, wie auch immer. Straße der Höflichkeit, selbstverständlich. Ja, wo war ich? Der Spieß, der legte halt viel Wert darauf, dass das Barett richtig saß und es durfte auf gar keinen Fall wie eine Pizza auf dem Kopf sitzen, sondern es musste schön eng anliegen und auf einer Seite bis zum Ohr halt runtergedrückt sein, dass es diese halbrunde Kopfform hatte. Er selber, er trug es aber immer wie eine Pizza. Ja, Alleinstellungsmerkmal. Und ich glaube, dieser Mensch war damals auch nur zur Bundeswehr gegangen, weil er da ein bisschen Macht hatte. Macht über andere Menschen. Das machen die ja immer wieder gern. So kleinere, unter Minderwertigkeitskomplexen leidende Menschen. Was weiß ich. Und unser Bataillon wurde aufgelöst mit dem Tag, an dem wir abgegangen sind. Das heißt, als unsere Grundwehrdienstzeit vorbei war, existierte auch unser Bataillon und unsere Batterie nicht mehr. Ich war bei der Feldartillerie. Und demzufolge, also wir haben die letzten Monate nur noch Sachen abgegeben, sprich die Ausrüstung gereinigt und dann gereinigt, sauber übergeben. Und die wurde dann quasi aus dem Bestand genommen und in andere Teileinheiten verschickt oder weiß der Geier. Ja, wir lösten also quasi die komplette Mischpoke auf und dementsprechend war es aber auch mit den Menschen, die dort gearbeitet haben und mit den Berufssoldaten. Das heißt, unser Oberleutnant, der ist schon woanders hinweg. Mittlerweile war da nur noch der normale Batteriefeldwebel, quasi unsere Nummer 2, für unsere Einheit verantwortlich. Und jetzt ging es drum, ich hatte noch Urlaub zu bekommen und wir hatten eine sogenannte Neujahrsdienstbefreiung. Das heißt, zu Neujahr mussten wir nicht in der Kaserne sein. Und weil ich halt noch so viel Urlaub hatte, habe ich mir dann gedacht, naja, dann könntest du ja eigentlich von Weihnachten bis hinter Neujahr Urlaub machen. Bin dann zu meinem Feldwebel gegangen und habe zu dem gesagt, hör mal, wie sieht das aus mit Urlaub? Überhaupt kein Problem. Hat mir einen Urlaubsschein unterschrieben, dann bin ich ins Geschäftszimmer, so hieß das, gegangen. Das war also im Endeffekt das Sekretariat von dem Spieß und unserem Hauptmann und sagte hier, ich hätte gern von da bis da einen Urlaub, spricht da irgendwas entgegen. Der Feldwebel hätte das schon von seiner Warte aus genehmigt. Nee, wäre überhaupt kein Problem, alles super. Zettel ausgefüllt, ich runter in den technischen Bereich, die Haubitze putzen. Irgendwann kommt mein Gruppenführer runter, macht einen riesen Aufriss, ich müsse zum Spieß. Der hätte sich furchtbar aufgeregt, das wäre ihm ja noch nie passiert und. Ich denke, Mensch, was hast du denn wieder gemacht? Gehe also aus dem T-Bereich hoch, habe mich gemeldet wie befohlen. Im Geschäftszimmer steht da der Herr Hauptfeldwebel, pault richtig rum, das wäre ihm ja noch nie passiert, so eine Unverschämtheit, eine Frechheit und geht ab, also ab in sein Zimmer. Ich gucke die Geschäftszimmersoldaten an und frage, was mag er haben? Ich würde ja gern mal wissen, worum es geht. Ja, es gäbe da so eine zentrale Dienstvorschrift, die besagt, wenn man eine Neujahrsdienstbefreiung hat, kann man Weihnachten keinen Urlaub kriegen. Ach, so ist das. Dann wusste ich das ja auch. Bin dann rüber zu meinem Feldwebel. Ich habe mich also furchtbar aufgeregt und sagte dem dann, also er hätte gesagt, alles super. Geschäftszimmersoldaten haben gesagt, alles super. Dann zitiert mich dieser kleine Mensch hierhin, behauptet immer, er wäre die Mutter der Kompanie. Ist er nicht. Eine Rabenmutter ist das. Der kann einem ja noch nicht mal in die Augen gucken oder ihm überhaupt sagen, worum es geht, wenn er einen anpault. Was ist das für eine Art und Weise? Ich habe mich dann richtig aufgeregt, bin auch laut geworden, habe schon so bei mir gedacht, naja, dann landest du halt im Café Viereck, sprich im Kasernengefängnis vorne bei der Hauptwache, wo ich oft genug als stellvertretender Wachhabender Dienst hatte. Egal, Paul also auf dem Flur rum, relativ laut, war mir alles egal, ich war richtig sauer. Dann steht der Hauptmann auf dem Flur. Was denn hier los wäre? Ja, habe ich ihm nochmal ganz genau erklärt, was mich da so ergrimmt und ich habe dann meinen Urlaub bekommen. Und ab dem Tag war auch irgendwie das Verhältnis zwischen dem Spieß und mir besser. Weil ich glaube, der Hauptmann hat dem da ein paar Takte gesagt, wie man mit Leuten umgehen muss. Ja, und der hat seine Lektion gelernt, hoffe ich. Zumindest in meinem Fall. Ob das jetzt dieser Mensch in diesem Landgasthaus macht, ist mir relativ wumpe, weil möglicherweise gehe ich da nicht mehr hin. Andererseits, die anderen können ja nichts dafür. Und wie gesagt, vielleicht, wenn sich die Beschwerden häufen, ist er ja auch nächstes Jahr gar nicht mehr da. Ja, so ist es. Aber dann muss er noch ein bisschen an sich arbeiten, denke ich. Gerade wenn er so mit Menschen macht, ne? Ja. Jetzt sind wir schon am Nabu-Haus vorbei. Lange Rede, kurzer Sinn. Gleich geht's in die erste Kurve. Das ist also hier eine furchtbar lange Straße. Ich hatte da auch schon früher gerne mal Fotos gemacht. Deswegen mache ich jetzt keine. Die Holde macht vielleicht welche. Und es ist echt warm jetzt, wo die Sonne scheint. Die Holde macht vielleicht welche. Ansonsten stelle ich Fotos vom letzten oder vorletzten oder vorvorletzten oder vorvorvorletzten Jahr ein. Das ist ja hier so ein Ding, was wir eigentlich jedes Jahr machen. Und wenn es heute Abend auf den Kescherball geht und ich ja auch nicht tanzen werde, weil zu alt, zu dick, zu lustlos, müssen wir die Schritte haben, also ich zumindest, weil heute Abend passiert ja dann nicht mehr viel. Und hier diese 4 Kilometer hin, 4 Kilometer zurück, da haben wir die 10.000 Schritte ja mal schnell zusammen. Ja, das war der Skandal des gestrigen Abends. Und ansonsten ist eigentlich alles schick. Ach, schön haben sie es hier. Jetzt kann man auch die Warft sehen. Da werden wir mit unseren E-Bikes aber aufpassen müssen. Wegen den... Ah. Ja, wenn dieser Herr hier mit seinem Auto hier in keinster Weise auf die Geschwindigkeit gucken muss. Ich weiß nicht, was da hinten drauf hatte. Irgendwas mit U. Ob das jetzt Ungarn war oder Ukraine oder... Ich habe keine Ahnung, aber ich gucke mir das gleich nochmal genauer an. Critical Mass Kiel. Hier sind Aufkleber auf dem Schild. Critical Mass Kiel. Put the fun between your legs. We are traffic. Und dann ein Aufkleber von Die Partei. Hetz nicht so. Du bist hier nicht in Sachsen. Und dann gibt es noch, das verstehe ich aber nicht ganz, eine Kassette, also ein Aufkleber mit einer Kassette. Ich mache das einfach mal. Mit einer Kassette und dann ist das Band von der Kassette so ein bisschen raus und zeigt einen Schriftzug. Tja, ich kann es immer wieder nur noch sagen. Es ist echt schön hier. Ich habe ja eine Uhr, die meine Schritte zählt. Und diese Uhr, die zählt auch den Ruhepuls. Und wie gestresst man ist. Und es ist schon arg verwunderlich, wie entspannt man irgendwo sein kann. Und hier ist das sehr entspannt. Also so Wert hatte ich lange nicht. Ich würde ja auch gern mal einen Blutdruck messen, habe aber da nichts dabei. Das wäre bestimmt auch mal interessant. Ich glaube, es kommt wieder ein Auto. Noch ganz weit hinten. Auf der Hallig angekommen, setzten wir uns draußen vor den Halligkrog. Lammfrikadellen für mich und die Holde wählte, ja was wählte sie denn? Ich weiß es gar nicht mehr. Egal. 18 Grad, T-Shirt-Wetter. Hach, die Stärkung tat Not. Ich befinde mich auf der Hamburger Hallig, bin runter zur Badestelle gegangen und da kam auch gerade ein vollkommen nackter älterer Herr hinaus, sportlich, drahtig und so kalt scheint das Wasser nicht zu sein. Jetzt zieht er sich an und wird gleich mit dem Fahrrad wieder fahren. Das Interessanteste ist, hier gibt es jetzt einen kleinen Container auf einem fahrbaren Wagen. Da steht dran, miete mich und wir fördern den Trainingsstützpunkt der DRK Wasserwacht Bredstedt, die Betreiber des Windparks aus den Reußenkögen. Wunderbar, also Wasserwacht. Und ein weiteres Schild am Aufgang zu diesem Container besagt, auch bei Anwesenheit der Wasserwacht gilt diese Badestelle, in Klammern Hamburger Hallig, als unbewacht. Ja, was denn jetzt? Ich habe eine Wasserwacht, aber die wacht nicht? Knaller. Naja, was wir aber in dieser Form so noch nie hatten, die letzten Jahre, war, dass so viel Wasser da war. Letztes Jahr... Ach, das rauscht so schön. Und es ist schön rutschig. Letztes Jahr um diese Zeit, als wir hier waren, da konnte ich diese Treppe runtergehen und mich unten in den Schlick stellen. Heute ist das anders. Damit Wind und Wellen die Hallig und das Land hier vor der Hallig nicht abtragen können, hat man die ganze Sache befestigt mit Betonsteinen. Und diese Betonsteine wurden mit Bitumen verklebt. Und stellenweise, wenn die Sonne drauf scheint, wird dieser Bitumen warm. Und dann gehen Leute hin, nehmen den Bitumen und schreiben irgendwas damit auf die Betonsteine. Namen. Zum Beispiel Sebastian steht hier auf einem Stein. Aber nichtsdestotrotz passiert es dennoch, dass die Sachen unterspült werden und dann absacken. Ich habe hier auch so eine Stelle. Ja, und da wird man dann früher oder später was tun müssen. Oder die Dinger sind weg und dann können die Wellen am Land angreifen. Und dann holt sich das Meer alles wieder. Sehr philosophisch, gell? Buhnen. Was sind das da? Vögel? Der Cash? Ah. Kannst du das auf die Entfernung? Ja, sehr, sehr schön. Nur eins könnte die Sache noch verbessern. Keine Leute. Weil das schreit, also das trägt ja auch hier die Stimmen so weit, ne? Weil du hast kaum Umgebungsgeräusche und alles. Mir fehlt der Petling und der Schnaps. Ja, der Petling und der Schnaps, genau. Es wird jetzt, aber merkst du, es kommt jetzt ein bisschen Wind. Herrlich. Ah, hat die Mutter schon verstanden. Oh, da kommt ein dicker, komischer Mensch. Lass das Kind mal irgendwo hin, bevor das überrollt wird von diesem... Ja, ja. Hier müssen sie mal was tun, ne? Wo es so unterspült ist. Aber hier ist ja auch nichts für die Ewigkeit, ne? Die Leute schreiben es drauf und das Meer wäscht es wieder runter. Jetzt können wir im Endeffekt bis zum anderen Ende gehen und von da dann schräg rüber Richtung Auto. Da wir ja den leckeren Kuchen heute auslassen. Ja. Na, ich weiß ja nicht, vielleicht gibt es heute Abend hier noch irgendwas. Ja, da gibt es immer so eine kleine Karte. Ja, aber ich muss da auch nicht mehr so eine große Menge essen. War ja jetzt lecker genug. Das entscheide ich vor Ort, ob das Kleid passt. Und ob ich überhaupt den Jeans brauche. Also wenn dann das, ich sag dir, wenn das Kleid nicht passt und du hast jetzt Schuhe gekauft für ein Kleid, was nicht passt. Schön, machst du viele kleine Schritte. 8000 haben wir schon, also ich. Ich hatte allein 5800 durchs Gehirn. Hat sich das Essen ja gelohnt. Ja. Findest du den hier auch also schmierig, den Boden hier? Ja, ja, ne? Ja, auch so ein bisschen was wie Friedhof, ne? So ein Stein neben dem anderen. Was ist das echt? Also hier möchte ich ja nicht drüber gehen, wenn hier richtig die Sonne drauf bratzt. Ich meine, ist ja dann schön, dass du hier so eine Badestelle hast, aber mit Ablauf. Urlaube mit Mama und Papa. Am Strand so voll Teer. Und immer wenn du vom Strand runterkamst, hast du da erstmal so eine Stelle, wo du dir die Füße reinigen musstest. Tja. Da sind auch wieder alle raus aus dem Wasser. Waren die baden oder was? Hier hätte ich mit einer Halbschuh nicht mehr hergehen dürfen. Da wäre ich dann wahrscheinlich ohne Profil wieder angekommen oder so. Moin. Aber wie kann man denn so laut sein, ey? Die haben nur Adrenalin bis hier oben. Die haben Alkohol bis da oben. Nee, aber schön. Auch das, weißt du, das Licht im Moment und dieser helle Strandhafer vor der tiefgrünen Warft mit den weißen Häusern drauf, das sieht so klasse aus. Es sind hier überall die Vögel und vor allen Dingen leise. Es ist so schön leise hier. Manchmal ist auch schön, hier zu sein. Ja, gut. Du weißt ja, öfter gehe ich auch der Gruppe mal hinterher. Und morgen geht's wieder zurück. Ich will gar nicht dran denken. Tja, das Länderkennzeichen UA steht für den osteuropäischen Staat Ukraine. Deutet darauf hin, dass das Auto der LKW aus der Ukraine kommt, siehste? Also die da eben wie wild über die, wie heißt das, Straße der Vernunft geheizt sind? Oder Straße der Freundlichkeit? Höflichkeit, Straße der Höflichkeit. Ich will jetzt hier kein Klischee aufmachen, ne? Aber... Fuhr jetzt ja auch keiner hinterher oder hat gehetzt oder so, ne? Ich meine, hier geht's zur Hamburger Hallig. Ich sag ja Menschen, kriege ich immer einen Misanthropie-Schub hinter dem nächsten? Und dann soll man ja auch nicht alle über einen Kamm scheren, aber ich weiß es nicht. Es fällt mir zunehmend schwerer. Möglicherweise sieht einen das Ausland ja auch so, ne? Wenn du als Deutscher irgendwo hinkommst oder, ja, du hast mehrere Deutsche, die kommen dann irgendwo hin und vorher war so... Ups, und vorher war ein Arschloch-Deutscher da, ne? So, einer, der sich voll daneben benommen hat. Klar, dass die auch den ganzen anderen Rest nicht mehr mögen. Und so ist das dann vielleicht auch hier. Einer benimmt sich daneben und alle anderen werden dann genauso gesehen. Tja, sollte man sich vielleicht überlegen, wie man in einem Gastland dann aufläuft. Aber, was weiß ich schon. Knapp 15.000 Schritte. Zurück am Amsinkhaus. Ja, das Geräusch, was ihr da gehört habt, hoffentlich gehört habt, vielleicht kommt es jetzt nochmal. Ich denke an dieser Anlage nicht. Also, wir gehen hier auf dem Schotterweg in einer Windkraftanlage spazieren, beziehungsweise geocachen. Und es ist jetzt schon mehrfach passiert, dass, als wir in der Nähe waren, an einem dieser Windkrafttürme der Kopfrotor gedreht wurde, damit er besser in den Wind zeigt, denke ich mal. Es gibt immer so metallischen Schlag und dann halt die komplette Röhre und danach hört man etwas, ja, das ist ein Pfeifen, einerseits wie von der Hydraulik, das kann aber auch ein Elektromotor sein, hört sich mal so an und dann dreht sich der Kopf und dann hört das Sirren auf und dann gibt es einen Schlag, als wenn das Ganze irgendwie wieder verblombt wird. Ich gehe davon aus, das hängt nicht einfach nur auf dem Zahnritzel, was da oben den Kopf dreht, sondern wegen Wind und Drehung wird mutmaßlich der Kopf da oben in irgendeiner Form verriegelt. Und das könnte vielleicht über Bolzen geschehen und wenn diese Bolzen dann eingefahren werden, dann gibt das halt so ein Klacken und da hält dann die komplette Röhre nach. Ich habe wohl gerade einen Cache überlaufen. Meine Holde geht in den Wald. Ich schätze, wir kriegen Besuch. Ein Trecker mit irgendwas. Bleib mal da drin. Hä? Bleib du da, ich gehe mal spazieren. Fährt hinter dir aufs Feld. Was hat die Holde denn hier gefunden? Ein Bunker? Zumindest. Ja. Gucken, was es ist. Ah. Ja, ich komme rum. Was auch immer. Sie hat einen Bunker und ich sau mich gerade voll. Aha. Hast du Fotos gemacht hier drin? Nicht. Ja, dann. Muss ja mal Fotos machen. Nee, ich habe ja hier nicht das Ding dran. Ja, das ist hier ein ungefähr 1,5 Meter mal 2, 4, vielleicht 5 Meter langer Unterstand mit einer betonierten Decke. Ist gemauert. Hier war mal eine Tür drin. Weiß der Geier, was sie da drin hatten. Ich gehe jetzt aber nicht mehr durch das Geraffel zurück, sondern über den Weg und die Straße. Ja. Also kein Bunker. Möglicherweise, vielleicht, obwohl das ist ja nicht komplett betoniert. Also ich glaube nicht, dass das so eine Schutzzelle ist. Da hat sich irgendeiner was hingebaut. Keine Ahnung. Das ist interessant. Die haben hier ja, wie ich eben sagte, den Windpark. Und überall stehen diese martialischen Schilder. Betreten, verboten, Vorsicht, Eisschlag, was auch immer. Und rund um diese Windräder herum, auf Wiesen, Weiden, grasen Kühe. Wenn dann mal so ein Flügel runterfällt oder sich ein kompletter Kopf löst, egal, ist ja nur ein Tier. Aber drüben auf der anderen Seite, links von mir, sind Schafe auf der Wiese. Rechts die Kühe, interessant. So, und sie schreiben hier also Windenergieanlage betreten und befahren der Kranstellfläche und das Fundamentbereich für Unbefugte verboten, Herabfallen von Eis möglich. Nicht hingehen. Und Helm aufsetzen. Ja, das hier wäre schön. Hier hatte ich auch überlegt, hätte man ja parken können. Aber die Kranstellfläche, das ist dann hier, da darf man dann nicht. Meinst du da? Ja, ich sehe es schon. Wenn der Cache in der Röhre ist und mit einer dicken Strippe am Kabelbinder fest ist, aber die Kappe dann über das Rohr und die Strippe muss, dann wird es schon mal eng. Ziemlich vogelbekackt. Die Kappe da oben. So, meine Lieben, genug geknarzt. Ich habe diesbezüglich übrigens eine unschöne Vermutung. Die Jacke, die ich trug, war dieselbe, die ich beim Lavalierschrittieren mit dem Phaserman trug. Das Knarzen gleicht sich auffallend. Dabei ist es eine schöne, etwas dickere, wind- und wasserdichte Fließjacke vom Engelbert und absolut Podcast ungeeignet. Tja. Und mit dieser Bombenenttäuschung hätte diese Konserve an dieser Stelle eigentlich enden sollen. Uneigentlich jedoch schreiben wir den 30.11.2022 und ich las heute Morgen, dass sich ab dem 13.12.2022 die Regeln der Mastodon-Instanz, auf der ich mich derzeit befinde, ändern werden und das dahingehend, dass ich unter anderem im Rahmen meiner Tröts alle Bilder beschreiben und zudem vor allen Inhalten warnen muss, sofern sie andere Menschen triggern könnten. Geiler Satz. Soll ich ihn nochmal vorlesen oder springt ihr gegebenenfalls selbst retour? Sorry, ich ziehe die Frage zurück. Sie war möglicherweise unangemessen. Impliziert sie schließlich, dass der, die eine oder andere sie nicht beim ersten Mal verstanden haben könnte, was die jeweilige Person unter Umständen hätte triggern können? Abhilfe hätte hier vermeintlich die Inhaltswarnung schaffen können. So gesehen benötigte dann aber sogar mein Profil eine Inhaltswarnung, weil erfahrungsgemäß meine bloße Anwesenheit andere gegebenenfalls schon triggern könnte. Wie auch immer, zur Triggerverhinderung habe ich in den mastodonischen Einstellungen nun angeklickt, dass alle meine Tröts automatisch eine Inhaltswarnung erhalten sollen, damit ich mir um die unter Umständen mögliche Triggerei keinen Kopf mehr machen muss, was aber wiederum möglicherweise die Mastodon-InstanzinhaberInnen derart triggern könnte, weil diese gegebenenfalls unter Umständen vielleicht keine notorischen Triggerer auf ihrer Instanz beherbergen möchten, was man bei permanenten Inhaltswarnern durchaus implizieren könnte, dass sie mir möglicherweise unter Umständen vielleicht nahelegen werden, mir eine andere Instanz zu suchen. Klingt kompliziert, ist auch so. Nochmal vorlesen? Nee, ich ziehe die Frage zurück, zumal sich die Tage die Regeln nochmals geändert haben werden. Und mit dieser Bombenvorhersage endet nun endlich diese Konserve. Das war Konservenradio Dosenhausen, Konserve 118 vom 7.12.2022. Ich danke fürs Zuhören, bleibt gesund und mir gewogen.